Plötzlich merke ich, dass der Morgen graut. Na, ich kann Ihnen sagen, zum Eulenstein waren es mindestens 10 Kilometer. Ob ich meine Baumhöhle noch erreichte, ehe die Sonne aufging? Ich flog, was die Flügel hergaben, aber die Sonne war schneller. Etwa auf halbem Weg überraschte sie mich. Ich musste sofort die Augen schließen, weil ihre grellen Strahlen mich blendeten. Wissen Sie, wie einem zumute ist, wenn man fliegen muss, ohne etwas dabei zu sehen? Ich kann es mir ungefähr denken. Oh nein, niemand kann sich das vorstellen, der es nicht selbst erlebt hat. Sie dürfen mir glauben, es war entsetzlich. Aber das Allerentsetzlichste kam erst noch. Was war das Entsetzlichste? Oh, das waren die Krähen. Auf einmal hörte ich ihr Gekrächze. Es musste ein ganzer Schwarm sein. 30 bis 40 von diesen heiseren Schreihälsen. Das Gesindel entdeckt mich und merkt, dass ich blind und hilflos bin. Da kommt es herbeigeflattert, umschwärmt mich und krächzt mir aus nächster Nähe die Ohren voll mit den scheußlichsten Schimpfworten, die ich je gehört habe. Aber noch nicht genug damit. Eine der Krähen wird übermütig und hakt im Vorbeifliegen mit dem Schnabel nach mir. Ich kann mich nicht wehren. Die anderen sehen das und schon fallen auch sie mit den Schnäbeln und Krallen über mich her, dass ich glaube, im nächsten Augenblick ist es aus mit mir. Es war fürchterlich. Lieber Freund, es war höllenmäßig. Ui, ui, schrecklich. Ich es fertiggebracht habe, trotzdem nach Hause zu finden, das weiß ich selbst nicht. Mehr tot als lebendig bin ich in meiner Höhle angekommen. Hier war ich in Sicherheit vor dem Krähenschwarm. Aber fragen Sie nicht, wie ich zugerichtet war. Oh, übel, übel, mein Lieber. Oh je, Sie Armer. Ja, ja. Und darum habe ich mir geschworen, in Zukunft immer darauf zu achten, dass ich bei Tagesanbruch zu Hause bin. Wir Nachtgeschöpfe sind für das Tageslicht eben nicht geschaffen. Auch Sie nicht, verehrter Freund. Sie ganz besonders nicht. Aber das kleine Gespenst wünschte sich doch so sehr, nur ein einziges Mal die Welt bei Tageslicht anzusehen. Der Schuhu kann dagegen reden, so viel er will. Ich glaube nicht, dass mir viel passieren könnte. Notfalls habe ich ja den Schlüsselbund, um mich damit zur Wehr zu setzen. Und außerdem bin ich unverwundbar. Was soll mir da schon passieren? Ich bin das kleine Gespenst, ich bin das Nachtgespenst. Ich bin ganz lieb und ganz brav, so friedlich wie ein Schaf. Doch packt auch mich schon mal der Übermut, und Übermut tut ja so gut. Dann rufe ich hu, hu, hu, hu, hu, schubidubidu. Solche Gedanken machte man sich nicht umsonst. In einer der letzten Juninächte war es soweit. Das kleine Gespenst hatte sich entschlossen, seinen Wunsch zu verwirklichen. Was es dabei zu tun hatte, war ihm völlig klar. Ich darf mich am Ende der Geisterstunde nicht schlafen legen wie sonst. Ich muss wach bleiben, bis zum Morgengrauen. Das ist alles. Aber wenn die Geisterstunde zu Ende ging, wurde das kleine Gespenst immer sterbensmüde. Immer wieder verspürte es kurz vor 1 Uhr den unwiderstehlichen Drang zu gähnen und gleichzeitig merkte es, wie ihm der Kopf und die Glieder schwer wurden. Warum bin ich bloß so müde? Es setzte sich auf den Rand seiner Eichentruhe, damit es, wenn es doch wieder einschlafen sollte, da hineinfiel. Sicher ist sicher. Aber nicht nachgeben, kleines Gespenst. Bloß nicht nachgeben. Doch was konnte so ein kleines Gespenst schon machen gegen seine Natur? Immer wenn die Rathausuhr 1 Uhr geschlagen hatte und die Geisterstunde herum war, fühlte das kleine Gespenst, dass ihm schwindelig wurde. Es musste für eine Sekunde die Augen schließen. Und als es sie wieder öffnete, drehte sich alles im Kreis. Der Schornstein, der Mond vor dem Giebelfenster, die Spinnweben und die Dachsparren. Alles dreht sich und dreht sich und dreht sich. Das kleine Gespenst wusste nicht mehr, wo unten und oben war. Jedes Mal hat es das Gleichgewicht verloren, ist hinten über in seine Truhe gekippt und sofort eingeschlafen.